Tja, ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann wählt ganz einfach hier diese Telefonnummer. Kostet euch keinen Pfennig, 0800 5678 111. Wenn ihr mir was faxen wollt, das könnt ihr auch, 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Es könnte sein, dass wir euch zurückrufen, um euch dann hier in die Sendung zu stellen. Also Faxnummer nochmal 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht. Rainer, 40 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Guten Morgen, Rainer. Guten Morgen, Jürgen. Ja, ich hatte gestern schon mal angerufen und heute ist ja ein offenes Thema. Ja. Ne, und es ging gestern ja um diese Sache mit zu wenig Strafe. Genau, meine Strafe wahrzunehmen. Da bin ich durchgekommen und habe es mal kurz erklärt gehabt. Und ich bin nur der Meinung, dass, also in meinem Fall war es gewesen, dass es eher das Umfeld ist, das die Strafe als zu gering empfindet. Mhm. Ich selber aber nicht. Also ich selber es schon als sehr hart empfunden habe. Fangen wir mal ganz vorne an. Was hast, ja. Was hast du angestellt? Ja, ich will es vielleicht mal unter dem Aspekt sehen, dass ich eben von Opfer praktisch zum Täter wurde. Mal so grob gesagt. Mhm. Ne? Mhm. Und so will ich aber mit der Tat anfangen, weil es eben nicht, dass es ins verkehrte Richtung geht. Also ich habe eine Bank überfallen gehabt. Aha. 1995. Ende 1995, ja. Wie viel hast du erbeutet? 40.000 Mark. Ja. Mhm. Hast du Menschen in Geisel genommen? Gar nichts. Als Geisel genommen? Nein, gar nichts. Also das war schon, die ganze Situation war sehr ungewöhnlich auch gewesen und es ist auch, dass es überhaupt gelungen war, ist wirklich also mehr den Umständen zu verdanken gewesen, dass das alles so glatt gegangen war. Vermutlich war das irgendeine Filiale, wenn du nur 44... Ja, mitten in der Stadt, also in der Stadt, mitten im Zentrum, in der höchsten Raschauer, also... Mhm. Das Risiko war sehr groß. Also so klassisch, du bist vermummt da reingestürmt? Nein, gar nicht. Nein? Ohne alles. Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich habe mich reingestellt, habe einen Zettel ausgeschrieben und habe draufgeschrieben, dass das ein Überfall wäre und dass ich Geld haben will. Wie, ohne eine Waffe zu zeigen? Ohne alles. Und dann hast du 40.000 Mark bekommen? Ja, naja, die Angestellte war sehr jung gewesen. Also es war auch, wie gesagt, diese ganzen Umstände, die haben eigentlich dazu geführt, dieses unauffällige Reingehen, dieses, ich will jetzt nicht genau den Tatablauf da jetzt beschreiben, nicht, dass da jetzt andere denken. Wir machen das auch mal so. Ne? Nein, bitte nicht genau so nachmachen. Es funktioniert sicherlich nicht nochmal. Ja. Bei dir bitte, hat es dann... Bitte, liebe Kinder, macht es nicht. Nein, bei dir hat es dann sicherlich kurioserweise irgendwie geklappt. Du hast dann deine 40.000 Mark in der Tasche gehabt und bist wieder rausgewandert. Ja, bin wieder rausgewandert und auch... Wann hat man dich gepackt? Erst 5 Monate später. Mhm. Ich habe mich selber gestellt dann. Also. Bin zurück. Warum hast du dich selber gestellt? Ja, weil ich mit der ganzen Situation selber nicht klarkam. Ich habe mir praktisch, also ich bin vorher nie belastet gewesen. Mhm. Immer, ordentlicher Mensch gewesen. Immer gearbeitet. Hattest du eine besondere finanzielle Notsituation, dass du das gemacht hast? Ja, die gehörte mir dazu, aber im Vordergrund stand eben die ganze andere Sache, diese ganze Situation, in der ich mich damals befunden habe. Also das war mehr psychisch bedingt. Eben hast du die 40.000 Mark verbraten und dich dann erst gemeldet? Die habe ich ausgegeben, ja. Für was? Weil ich bin weggefahren, also dann nach 6 Tagen bin ich weg aus dem Ort, also aus der Stadt weg und bin ins Ausland gefahren. Also aber ganz normal mit meinem Reisepass. Ich habe auch da nicht drauf geachtet, dass ich jetzt irgendwie mich verstecken müsste oder sonst irgendwas, sondern bin einfach los. Mir war es egal. Ich muss eigentlich dazu sagen, von Anfang an, mir war es egal, als ich den Schritt gemacht habe, als die Tür zuging hinter mir und ich da drinnen war, war es mir egal, was passiert. So, jetzt hast du dich, du hast dich dann gestellt, was ja ehrenwert ist. Ja, ich habe mich gestellt dann. Zu wie vielen Jahren bist du verurteilt worden? Ja, in der ersten Gerichtsverhandlung dann zu 7 Jahren. Und ich hatte sehr gute Anwälte dann gehabt und also diese Sache angenommen haben und diese ganzen Umstände, die ich jetzt schon angeschnitten hatte, die eben dazu geführt hatten, die fanden die eben auch sehr interessant und ja, ein Anwalt möchte ja auch einen guten Fisch mal machen oder was weiß ich. Ne, jedenfalls haben sie sich der Sache angenommen. Und ich hatte ja auch kein Geld, um Anwalt zu bezahlen jetzt. So. Ich bin richtig als Pflichtverteidiger nie gestellt worden. Ne? Und ist dann später in so eine große Kanzlei gegeben worden und die haben sich das dann richtig reingezogen. Letztendlich kam dann raus? Letztendlich kam dann raus, dass ich psychiatrisch begutachtet wurde an der Maximilian-Universität in München. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Professor Dr. Nedopil. Ist ein ihm bekannter Professor, der so eine forensischen Gutachten macht. Und da kam dann zur Sprache, also was ich schon angesprochen habe, dass ich auch mal Opfer war. Also, was heißt das jetzt? Du musstest gar nicht in den Knast, oder wie? Doch, ich musste. In Untersuchungshaft musste ich bleiben. Wie lange? So lange, bis das Gutachten dann fertig war. Wie lange warst du in Untersuchungshaft? 10 Monate. 10 Monate. Und das war es dann aber auch? Das war es dann auch, ja. Also zehn Monate Urhaft? Ja, ich bin dann ganz überraschend, dass das Gutachten erstellt wurde. Es hat über einen Monat gedauert, bis es fertig war. Mhm. Ja, und das, als dann mein Rechtsanwälten übergeben wurde, die haben das dann sofort dem Staatsanwalt übergeben. Mhm. Also man hat hier quasi attestiert. Ist dann sofort aufgehoben worden, die überhaupt schon erstmal. Große psychische Probleme hast oder einen, ja, irgendeinen. Also das ging in Richtung vermindert schuldfähig dann, mhm, in der ganzen Situation. Mhm. Obwohl es eben vollendeter Bankraub wie normal jeder andere, mhm, auch war. Ich meine, es war richtig, die Tat ist ja... Mhm. Kam es dann auf freien Fuß? Kam auf freien Fuß. Und musstest du dich irgendeiner Therapie... Ich hatte noch nichts gehabt bei diesen 10 Monaten. Ich habe keinen Kontakt, mhm, zu Angehörigen vorher schon nicht gehabt, jahrelang schon nicht. Musstest du dich dann einer therapeutischen Sache irgendwie unterziehen? Habe ich von mir aus dann schon gemacht, mhm, gehabt, weil das wurde vom Professor Nedopil damals schon gesagt, dass, mhm, er... eben sich da, oder mir schon geraten, dass ich sofort, wenn irgendeine Möglichkeit besteht, mich da in eine therapeutische Behandlung begebe und, mhm, erstmal anfangen mit dieser ganzen Sache, was eben mich zu diesem letztendlichen ganzen... Mhm. Aber du warst nicht in einer Klinik? Das ist nein, mhm, nein. So, jetzt sagst du, diese Strafe war nicht zu gering für dich? Nee, war sie nicht. Mhm. Also selbst... Da kann man ja sagen, der hat sich da geschickt rausgewunden, von wegen, der macht jetzt auch, ja, psychisch krank und wie so oft, ja, nein, wahrscheinlich? Ich musste schon, also es war... Das war schon auch seitens hier des Gutachters, dass da man kann da nicht dem was vormachen und einfach erzählen, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt. Was meinst du, was man Gutachtern alles vormachen kann? Glaub mir das. Okay, du findest... Ja, ich habe andere Meinung. Ich, naja, also ich musste schon Belege, also mir hätte das sicher keiner abgenommen, wenn ich nicht vorher schon, ja, diese Sachen angesprochen hätte. Du sagst jetzt, deine Strafe war nicht zu gering, sondern nee, die war ganz schön heftig, aber du bist doch wunderbar weggekommen. Du hast nur 10 Monate in U-Haft gesessen. Ja, aber die Strafe, die Vorstrafe, weil, sag mal, rein vom Bürokratischen her gesehen, es ist ja sowieso registriert im Führungszeugnis, mhm, auch. Also wenn, mhm, ich jetzt Bewerbungen habe, ich brauche mich da nirgendwo bewerben, wo ich jetzt, mhm, ein Führungszeugnis vorlegen muss. Mhm. Das macht es erstmal schwieriger, eine Arbeitsstelle zu finden. Ich habe dann im Laufe der Zeit auch eine Arbeitsstelle gefunden, mhm, gehabt und so. Es ging dann so, aber es ist auch mit Handicaps verbunden. Aber was die ganze Sache so schwierig macht, ist es eigentlich unabhängig davon, wie hoch die Strafe war, oder ist, sondern die Meinung der Leute, die damit konfrontiert werden oder wurden. Also das Umfeld. Oder das Umfeld, ja. Die Verwandten, die Freunde. Genau, mhm, Geschwister. Mhm. Alle. Das heißt, du hast darunter zu leiden, richtig? Ja. Nach wie vor. Mhm. Und natürlich auch mit der Tat selber. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn ich eine Tat begangen habe, dann ich bin jedenfalls so ein Mensch, der jetzt dem das nicht einfach so eiskalt, mhm, am Arsch, Entschuldigung. Natürlich nicht, du hast dich ja nur auch freiwillig gestellt, das muss man ja, ja auch immer wieder nochmal vorher. Ja, weil ich eben mit der ganzen Sache nicht klargekommen bin. Mhm. Ich habe noch nie vorher eine Straftat begangen, ich bin seit 93 alkoholabhängig gewesen, bin, mhm, auch trocken gewesen, mhm, seit 93 dann. Und also die Strafe war hart, aber die Strafe hat ja gar nicht so mit der im juristischen Sinne mit der Strafe zu tun, sondern, nee, gesellschaftlich, ne, was das Ansehen, ja, betrifft. Ja. Mhm. Und das ist Strafe, für mich ist Strafe genug. Das für die Strafe. Wenn andere sehen, ja, dann ist es, finde ich, aber selbst diese 10 Monate Untersuchungshaft auch, muss ich, mhm, auch dazu sagen, haben wir auch gereicht. Mhm. Also du plädierst jetzt im Nachhinein nicht dafür, eigentlich hätte ich 5 Jahre sitzen müssen. Ich bin eigentlich, ich plädiere endlich sehr dagegen, dass hier der Knast oder überhaupt die Gefangenschaft da so verharmlost wird und in so ein Licht gerückt wird, als wenn das wirklich so... Das, ja, ja, du hast ja gestern meine Anrufe gehört, ne? Bitte? Du hast ja gestern meine Anrufe gehört. Ja, alle, ja, auch die harten Jungs, die mich, ja, gesessen haben gesagt, das ist alles viel zu lasch da. Ja, also... Okay, du siehst es ganz anders. Weil kalthärtere Jungs wahrscheinlich sind, ja. Bitte? Weil? Weil kalthärtere Jungs wahrscheinlich waren, wenn jemand, der vielleicht... Ne, nicht unbedingt, auch das Mädel. Gestern war ja ein junges, ja, Frau, die Kreditkartenbetrug gemacht hat, die saß ja auch so. Okay, du sagst, die Strafe ist hart genug, die gesellschaftliche Ächtung, die damit verbunden ist. Ja. Mhm. Ja. Du hast dich aber freiwillig gestellt. Ja. Danke für den Anruf. Für mich hat es psychologisch auch mit, das ist ja im Kopf drin, also, mhm, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in eine Bank gehe, heute noch, na klar, das ist immer der Tatablauf ist da, der, mhm, bleibt, das hat sich eingeprägt, also bei mir jedenfalls. Mhm. Wir wollen jetzt aber nicht auf zu große Mitleidsschiene mit dir fahren. Da habe ich gar kein großes Mitleid mit dir. Denke mal bitte an die Kassiererin, was mit der, ja, da wollte ich ja hin eigentlich vorgeht. Das, ne? mich quält das ja auch, das ist ja auch, mhm, das hier. Weil ich glaube, wenn man das einmal mal erlebt hat als Sparkassenkassierer, ja, ist das der Horror. Ja. Ne? Mhm. War auch mit dem Grund, dass ich mich gestellt habe, muss ich dazu sagen, ja, weil ich immer Angst hatte, der ist wirklich was passiert, wenn ich umgefallen wäre, hätte einen Herzschlag gehabt. Genau, ich, ja, meine, wäre ich für der auch verantwortlich gewesen. Du bist doch für dich sicher, dass so etwas nicht nochmal vorkommt? Ja, also gar nicht. Nein. Das ist gut. Vielen Dank für den Anruf, Rainer. Alles, ja, Gute weiterhin. Mhm, tschüss. Danke. Tschüss. So, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, entweder über das gestrige Thema oder über welches Thema auch immer, das euch interessiert, über das ihr gerne mal reden wollt oder mit mir reden wollt, dann ruft an, hier live bei mir in der Sendung in Köln, kostenfrei unter 0800 5678 111. 0800 5678 111. Die Fernsehzuschauer werden wahrscheinlich immer sagen, wieso sagt der das denn ständig? Wir sehen das doch. Aber das Radio ist ja auch zugeschaltet, eins live. Und die können es halt nicht sehen im Radio. Deshalb muss ich das auf und zu mal sagen. So, es geht weiter mit Alexa, 19 Jahre. Ja, hallo Domian. Alexa, dein Thema. Das hat was mit gestern noch zu tun. Auch mit gestern? Ja, genau. Und zwar betrifft das jetzt nicht mich, sondern das betrifft einen ehemaligen Freund, einen Ex-Freund von mir. Mhm. Wir waren vor 2 Jahren zusammen, das ist jetzt schon 2 Jahre her. Mhm. Und da hat er eine Bekannte aus der Clique, mit der ich flüchtig befreundet war, vergewaltigt. Mhm. Also in der Zeit, wo wir zusammen waren. Mhm. Da war er wie alt? 19. 19, mhm. Er hat sie vergewaltigt. Richtig. Mhm. Und ja, weiter? Und weiterhin ist also, dass ich das über Umwege erfahren habe durch die... Durch das Mädchen selbst? Ja, weil wir in einer Clique waren. Mhm. Wir haben dann den Kontakt sofort zu diesen halt abgebrochen. Mhm. Ja, und weiterhin ist er aber überhaupt nicht bestraft worden, also weil halt nichts weiter passiert ist. Hat sie ihn denn angezeigt? Nein, nichts. Ja, dann wundert ihr euch, dass nichts passiert ist. Dass er nicht bestraft wird. Nee, richtig. Also ich habe es versucht mit ihr. Also sie muss ja hingehen. Natürlich, ja. Und sie muss es auch entscheiden für sich. Richtig. Und habe ich halt viel geredet, aber dann ist halt so, wie die Opfer behandelt werden. Also ich kenne das, ich habe auch eine Freundin, die hat schon mal so eine Verhandlung mitgemacht. Mhm. Und der hat dann so 1 Jahr auf Bewährung gekriegt. Also das ist also mein Appell irgendwie an alle, die also sowas mitmachen, den Typen halt anzuzeigen und nicht, weil sonst kann eben keiner bestraft werden dafür. Genau. Auch wenn du die Strafe, das Strafenmaß kritisierst, bist du dennoch der Auffassung, dass man auf jeden Fall die Leute anzeigen sollte. Natürlich, auf jeden Fall kämpfen. Stimme ich dir zu. Aber du hast nichts erreichen können bei deiner Freundin. Man kann ja niemanden zwingen, gerade wenn man solch was hinter sich hat, zur Polizei zu gehen. Richtig, nur ich sehe halt, wie kaputt die jetzt noch ist nach diesen 2 Jahren. Mhm. Also es fängt richtig krass an jetzt halt. Vor was hat sie denn da konkret Angst? Wirklich davor, dass sie nicht richtig ordentlich und einfühlsam behandelt wird bei der Polizei oder was? Also hat sie vor ihm vielleicht auch Angst? Ja, vor ihm erstmal, weil er auch sehr gewalttätig war wohl eine Zeit lang. Mhm. Und ich denke einfach auch so vor der Gesellschaft. Also ich weiß auch, also ich habe jetzt seit längerer Zeit halt Depressionen und gerade psychische Sachen sind in der Gesellschaft, die werden überhaupt nicht angesehen. Mhm. Also ich weiß selbst, was weiß ich, von Eltern oder Freunden, die sagen, ach, das bildest du dir nur ein. Also du meinst, dass sie Angst hat, dass sie sogar schräg angeguckt wird, weil sie Opfer einer Vergewaltigung ist? Auf jeden Fall, ja, natürlich. Schlimm genug, ne? Ja. Mhm. Also dein Appell jetzt aufgrund deiner Erfahrungen mit deiner Freundin, wenn es irgendwie geht, kämpfen, anzeigen und die Sache durchziehen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Würde ich sagen. Danke für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Sandra. Und Sandra ist 21. Ja, hallo Domian. Sandra. Ja, hallo. Ich wollte mal über den Vater meines Kindes mal sprechen. Mhm. Und zwar geht es halt darum, er steht halt nicht zu seiner Tochter. Ich meine, gut, ich habe einen Fehler begangen in der Beziehung, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich hatte mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr. Das war auch ein Grund mit, warum wir noch einen Vaterschaftstest eingeleitet haben. Mhm. Also während du mit deinem damaligen Freund noch zusammen warst? Ja, genau. Wie alt ist das Kind jetzt? Die ist jetzt 14 Monate. 14 Monate. Mhm. Ja. Und du hattest damals dann, habt ihr zusammen gewohnt eigentlich? Nein, wir haben nicht zusammen gewohnt. Hattest du auch eine Affäre mit jemand anderem? Ja. Herauskam, dass er aber nun der Vater, über den wir gerade reden, der Vater des Kindes ist. Ja, weil der andere, der wurde halt schon getestet und er ist es halt nicht. Mhm. Und jetzt haben wir halt nächste Woche halt eine Gerichtsverhandlung, beziehungsweise eine Vorverhandlung und dann muss er erst zum Bluttest, weil wir müssen ja logischerweise nicht mehr hin, weil unsere Werte haben sie ja. Mhm. Nur, was mich halt stört, dass er halt hier auch in unserer Stadt halt auch viel Blödsinn, sag ich jetzt mal, rum erzählt. Von wegen, ja, dass ich mir halt nur ein Kind andrehen lassen habe, dass ich halt eine Wohnung bekomme. Mhm. Dass ich halt endlich bei meiner Mutter, ihrem Freund aus dem Haus rauskomme und so. Und dass halt mein Kind genauso asozial aufwachsen würde, wie ich es jetzt bin. Mhm. Und ja, und also Scherze. Also richtig schmutzige Wäsche, ne? In der Öffentlichkeit. Ja, um genau. dir zu schaden und um deinen Ruf kaputt zu machen. Ja, genau. Mhm. Und das ist halt schon ziemlich blöd, weil ich versuche halt auch ab und zu mit ihm zu sprechen, aber er lässt halt einfach nicht mit sich reden. Also er verhält sich meiner Meinung nach total kindisch. Ich meine, man kann ja mal versuchen, wie zwei normale Menschen miteinander zu reden, aber er lässt halt nicht zu. Weil also eure Beziehung ist im Prinzip völlig kaputt. Ja, ja, sowieso. Aber es hat halt, ich meine, gut, es hat auch damit einen Grund, ich meine jetzt abgesehen, dass ich halt noch eine andere Affäre hatte, aber ich habe ihm das halt damals schriftlich mitgeteilt, dass ich schwanger bin, weil er hat halt nie Zeit gehabt, mir mal zuzuhören. Weil er halt jedes Mal, wenn ich nach Hause, also zu ihm kam, dass er halt gesagt hat, ja, ich muss jetzt auf die Arbeit, ich habe jetzt keine Zeit. Also er ist mir eigentlich ständig nur ausgewichen. Hat er das Kind denn überhaupt mal gesehen? Ja, gut, so im Vorbeigehen. Er behauptet zwar immer, er würde das Kind nie beachten und so, aber so im Vorbeifahren oder Vorbeigehen hat er das Kind schon mal gesehen. Aber er geht halt nicht auf mich zu und sagt mal Hallo, mein Kind, oder irgendwie halt mal... Ist traurig. Ist natürlich alles sehr traurig, ne? Nur, man kann auch da wiederum jetzt keinen zwingen, sich... Nee, natürlich nicht, um aber es ist halt schon ziemlich blöd, weil er wohnt halt auch in der gleichen Stadt wie ich und ich sehe ihn halt ziemlich oft. Was wäre denn dein Wunsch an ihn? Ja, dass er halt wenigstens mal, sag ich jetzt mal, sich na, nicht unbedingt kümmert, aber dass er vielleicht mal vorbeikommt und sich mal sein Kind auch mal genauer anguckt. Und, also, bildhübsches Kind, sag ich jetzt mal, also es ist wirklich so... Also, total lieb und goldig. Und wie alt ist er? Er ist ziemlich älter wie ich. Nämlich? Ja, wie viel denn? Ja, er ist 59. 59? Ja. Hey, das ist aber ein großer Unterschied. Du bist ja. 21. Ja gut, aber ich sag mir, das ist dann sollte egal. Ja, klar, darüber brauchen wir nicht diskutieren jetzt über den Alter. Aber da müsste er eigentlich ja nun doch erfahren sein und lebenserfahren genug sein. Sich da anders zu verhalten. Ja, ich meine, er hat ja auch zwei erwachsene Kinder, deswegen ist es halt schon so ein Punkt, was ich halt nicht verstehe. Und er hat, ich habe jetzt halt rausgekriegt, dass er viele Schulden hat und so. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Mann eigentlich? Wie dein gefühlsmäßiges Verhältnis? Ja gut, also ich sag mal, zusammenkommen möchte ich nicht mehr mit ihm. Aber halt, sag ich mal, in Freundschaft auseinandergehen und nicht im absoluten Hass, ja, weil ich versuche auf ihn zuzugehen. Aber also ich kann dann auch wirklich nur hoffen oder an dich appellieren, dass du das vielleicht immer und immer wieder versuchst, nicht für dich, sondern für das Kind. Ja, eben. Dass das Kind zumindest das Gefühl noch hat während des Aufwachsens, dass da noch ein Vater ist, wenn auch ein bisschen weiter weg und der auch zu ihm, zu dem Kind steht. Ja, aber er steht halt nicht dazu. Ich meine, er hat, wie gesagt, er hat halt angeblich viele Schulden. Ich meine, gut, er ist irgendwo selber schuld, weil ich meine, als angeblicher Arbeitsloser, was er ja nicht ist, aber trotzdem beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet ist und Geld auch von dem bezieht, ich weiß nicht, aber als Arbeitsloser könnte ich mir zum Beispiel keine Drei-Zimmer-Wohnung leisten von 2000 Mark und ein Boot und ein Wohnwagen und ein Kombi, einen ziemlich neuen, ja. Also es gibt natürlich jetzt keinen sensationellen Rat, wie du diesen Mann jetzt eigentlich binden kannst. Nee, aber ich meine, soll dann halt aber die Wut, die ihm momentan in ihm hochgeht, von wegen seinen ganzen Schulden, wie er davon runtergeht, dann soll er das aber nicht an mir auslassen. Weil ich kann ja auch nichts dafür. Ich werde es ihm ausrichten. Nee, aber es ist ja so, ne? Ja, weil ja. Es tut halt schon weh, wenn ich halt an ihm vorbeifahre, vorbeilaufe. Und er guckt das Kind nicht mal an. Ja? Traurig ist das, wirklich sehr traurig. Und ich sag's nochmal, versuche es doch vielleicht immer wieder, dass du den Kontakt so ein bisschen aufbaust für das Kind. Das wäre, glaube ich, das Allerbeste. Ja, und dazu wünsche ich dir viel Glück. Ja. Tschüss. Kriege ich ein Autogramm von dir? Ja, kriegst du. Wenn wir dich gleich nochmal anrufen können dürfen. Ja, kein Problem. Anschluss. Okay, tschüss. Tschüss. Christina, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Christina, über was unterhalten wir uns? Ja, wir unterhalten uns auch so ein bisschen über das gestrige Thema. Also mein Verlobter, der sitzt auch im Knast und verbüßt eine Haftstrafe von 36 Monaten wegen Fahren ohne Führerschein. Wobei ich sagen muss, er ist Wiederholungstäter. Das war nun die dritte Tat, also das dritte Mal, dass er sozusagen geschnappt worden ist. Und über nun die Länge der Haftstrafe zu diskutieren, ich glaube... Er ist das dritte Mal geschnappt worden. Hat er sich in einen Unfall verwickelt? Nein, das waren alles, die drei Mal waren sozusagen Zufälle. Er hat seinen Führerschein verloren durch einen Selbstmordversuch. Danach ist ihm der Führerschein... Wieso verliert man den Führerschein durch einen Selbstmordversuch? Es war wohl ziemlich... heftiges Ding, da kannte ich ihn auch noch nicht und er hat auch noch nicht so viel darüber geredet. Auf jeden Fall ist er in die geschlossene Psychiatrie gekommen und so. Und danach haben sie ihm den Führerschein weggenommen, halt, um nicht andere oder sich selbst zu gefährden. Mhm. Dennoch ist er dann weitergefahren und mehrfach geschnappt worden, zufällig. Dann ist er weitergefahren und mehrfach geschnappt worden in Verkehrskontrollen. Mhm. So, dann 36 Monate Haft. Ja, er hat zweimal hat er Bewährung bekommen und das dritte Mal hat er eine sechsmonatige Haftstrafe bekommen. Und wenn man wegen irgendeiner Sache wieder straffällig wird, worauf man schon Bewährung hat, bekommt man die volle Bewährungszeit obendrauf. Mhm. Somit kommen die 36 Monate zusammen. So sind 36 Monate zusammengekommen. Ja. Ob ich nun halt die Länge der Haftstrafe selber objektiv beurteilen kann, weiß ich auch nicht. Nur wenn ich es vergleiche mit einem Vergewaltiger oder so, der auch seine 2-3 Jahre kriegt, der auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert, da fasse ich mir nur an den Kopf. Nur, was ich auch noch zu gestern sagen wollte, also so einfach ist das da drin ja alles nicht. Weil er kommt jetzt seit circa 2-3 Monaten, hat er auch am Wochenende Ausgang, kommt samstags morgens um 9 Uhr raus und fährt sonntagsabends um 17 Uhr, muss er wieder drin sein. Ist ja schon sehr nett, ne? Ist schon sehr nett und man könnte sagen, es ist wie eine Wochenendbeziehung. Nur irgendwie ist es doch eine größere Belastung, fast würde ich sagen, als die vorher. Weil fast kein Sonntagabend geht ohne Tränen vonstatten. Da drinnen ist es ja auch nicht easy going. Okay, die haben auch eine Muckibude und haben auch einen Minigolfplatz. Ein Minigolfplatz sogar. Ja. Aber da kann er sich sozusagen nicht aufhalten. Also man kriegt da drinnen, man geht irgendwie zwei, drei Zimmer nach rechts oder nach links und dann kriegt man irgendwelche Drogen. Und die man ja nicht nehmen muss. Die er nicht nehmen muss und was er auch nicht tut. Und da sind halt aber auch bestimmte Grüppchenbildungen, zu denen man dann entweder zugehört oder nicht Hierarchien zugehört. Hierarchien auf jeden Fall auch. Und wo man auch schnell angepöbelt wird. Weil es ist, also deiner Erfahrung nach, jetzt was dein Freund erzählt, es ist nicht so rosig im Knast, wie wir es gestern gehört haben. Und du findest jetzt die Strafe, die dein Freund da abbrummen muss, von 36 Monate, zu hoch im Vergleich zu anderen Straftaten, die vielleicht viel schlimmere Folgen für Menschen und Gesellschaft haben. Genau, das auf jeden wobei Fall. Wir ja, kann auch wir, schlimme Folgen haben. Ja, wobei wir ja gar nicht jetzt den genauen Hintergrund kennen. Den kennst du ja selbst gar nicht richtig. Ja, insofern war fällt, ihm egal. Bitte? Es war ihm egal. Nein, wir kennen den Hintergrund nicht, weil du ihn ja auch nicht richtig erzählen kannst. Warum damals Selbstmordversuch, Führerscheinentzug, Psychiatrie? Da kann ja schon eine sehr komplizierte und kompakte Geschichte hinterstecken, die dieses vielleicht auch erklärt. Mhm. Insofern ist es sehr schwierig, jetzt auch darüber zu urteilen. Ja. Aber dass es ungerechte Urteile gibt im Vergleich zu anderen, die da brauchen wir uns, sind wir uns völlig einig. Aber ja. Das wollte ich jetzt damit auch nicht sagen, nur halt, dass es auch für Menschen da drin ist, ziemlich schwierig sein kann und dass es doch eine ziemlich große psychische Belastung ist, wenn man da mit sechs Mann auf irgendwie eine 10 bis 15 Quadratmeter zählt. Also weißt du, Christina, wie viel Post wir bekommen oder ich immer wieder bekomme aus Knästen auch, weil ich natürlich weiß, dass sehr viele Knackis diese Sendung nachts verfolgen. Grüße übrigens an dieser Stelle. Es ist natürlich nicht so rosig, nur es ist verbunden mit sehr, sehr, sehr vielen existenziellen Problemen und das darf man nicht alles über einen Kamm scheren. Ja, ja. Danke für deinen Anruf. Bitte sehr. Tschüss. Schönen Abend. Ja, auch. Tschüss. Angelika, 33 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Angelika, dein Thema. Ja, und zwar geht's darum, mein Freund, der ist in eine Drückerkolonne geraten und ich möchte doch die Jugendlichen oder auch Leute bis zu 25, 26 Jahre drauf warnen. Leute, guckt euch die Drückerkolonne an. Mhm. Ist er denn im Moment immer noch in der Drückerkolonne? Ja. Ja. Was genau muss er machen? Ich weiß es leider nicht, weil mein Freund, der ruft mich ab und zu an. Jetzt am Sonntag war er ganz kurz da. Sagt nur zu mir, du Maus, mir geht's gut. Ich lebe noch. Und dann wird auch gleich wieder aufgelegt. Also ich habe keine Chance, mit meinem Freund überhaupt zu reden, wo er ist. Mhm. Oder was man machen muss. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, aus einer Drückerkolonne. Du warst selbst schon mal in einer? Ja, ich war selber schon in einer. Was hast du denn machen müssen? Ich musste damals Zeitungen verkaufen, von Tür zu Tür gehen, um auf diese Mitleidstour. Ich bin gerade aus dem Knast raus und habe Drogen, einen Entzug gemacht und habe jetzt auf diesem Wege eine Chance bekommen, eine Arbeit zu kriegen. Und das hast du den Leuten so erzählt, ne? Musste ich erzählen. Mhm. Und wolltest sie da so beim Gefühl packen, damit sie dir da was abkaufen oder was unterschreiben? Richtig. Ja. Du wolltest jetzt eine Warnung aussprechen, vor allen Dingen an junge Leute, dass sie sich da nicht so vereinnahmen lassen sollen. Was ist das Schlimme an einer Drückerkolonne? Das Schlimme ist in einer Drückerkolonne ist, wenn, ich will nicht sagen, jede Drückerkolonne. Mhm. Es gibt wahrscheinlich auch Drückerkolonnen, wo das ganz anders ist. Mhm. Und zwar, wenn du nicht genügend Scheine schreibst, also pro Tag 6, 7 Scheine, mhm, manchmal auch mehr. Wir hatten jemanden in der Drückerkolonne, der hat 9 Scheine am Tag geschrieben. Mhm. Der hat das nicht, jetzt einmal nicht geschafft. Der hat damals, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere, nur 6 Scheine geschrieben, mhm, und wurde da brutal zusammengeschlagen. Mhm. Mhm. Und das war eigentlich mein auslösender Punkt, wo ich sagte, und tschüss. Und ist es dir denn leicht gefallen? War es einfach, da rauszukommen wieder? Nein, absolut nicht. Mhm. Ich bin bei Nacht und Nebel auf dem ersten Stockwerk an der Regenrinne rausgeklettert. Das klingt ja hochabenteuerlich. Ja, ist aber leider so. Und hat man dich, haben die dich irgendwie verfolgt noch oder gesucht? Ich weiß nicht, ob die da in die Nacht noch gesucht haben. Auf jeden Fall, ich habe nur noch geguckt, wann damals in Dresden ein Zug nachts weggefahren ist, mhm, und den erstbesten Zug, egal wohin. Hast du genommen und warst weg? Habe ich genommen und weg. Und die hatten keine Handhabe, die wussten nicht irgendwie irgendwelche anderen Adressen noch, wie sie irgendwie an dich rankommen konnten. Nein, ich habe zum Glück meinen Personalausweis nicht abgegeben. Ah ja, mhm. Jetzt machst du dir Sorgen über deinen Freund. Richtig. Gibt es irgendeine Chance, an ihn ranzukommen? Du bist ja nur selbst erfahren, du hast es ja hinter dir. Nee. Mhm. Da wie lange ist er jetzt dabei? 3 Wochen. 3 Wochen. Mhm. Und kannst du denn nicht versuchen, die kurzen Situationen, wenn er dich anruft, dass du ihn schnell irgendwie versuchst doch noch zu bequatschen, dass er irgendwas macht oder dass du ihm... Ich versuche es. Ich habe ihm auch gesagt, wenn da nichts koscher ist, hau ab. Mhm. Und seit der Zeit hat er sich jetzt nicht mehr gemeldet. Mein Freund ist eigentlich zuverlässig. Mhm. Er hat mir versprochen, dass er mich Dienstagabend anrufen würde. Also nächsten Dienstag? Jetzt Dienstag wollte er mich anrufen. Letzten, also gestern? Gestern. Mhm. Und hat er nicht gemacht? Nee. Mhm. Wie bist du eigentlich damals, wie hast du den Kontakt dazu gefunden, zu dieser Kolonne? Über die Zeitung. Durch die Zeitung. Durch und, Zeitung. Und dein Freund auch? Ja. Wieso hast du ihn ja nicht gewarnt, wenn du schon so eine schlechte Erfahrung gemacht hast? Ich hab's nicht gewusst. Mhm. Mhm. Weil ich kam wieder, ich war weg gewesen, ich kam wieder und sagte meinem Freund, du Maus, ich hab eine Arbeit. Mhm. Ja, wo denn? Auf Montage. Mhm. Und so war es dir gar nicht am Anfang klar, um was es geht? Nee, mhm, erst als ich diese Zeitungsannonce abends gesehen habe. Nur üble Sachen habe ich bisher hier gehört über diese Drückerkolonnen. Und ich kann das wirklich nur noch unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Warnung an alle, die auch vielleicht Geldprobleme haben, nicht auf diese Art und Weise versuchen, Geld zu verdienen. Ne? Ihr kommt letztendlich in eine Sklaverei hinein. Ne? Das ist verlockend, wenn man so und hört, 2000 Mark, 2500 Mark in eine Woche. Und andererseits auch Warnung an alle Leute, nichts an der Tür zu kaufen. Ne? Mir ist es eh bis heute schleierhaft, warum soll ich meine Zeitung über so einen Bestelldienst... Richtig. An jeder Ecke gibt es irgendeinen Kiosk oder so, wo ich mir eine Zeitung kaufen kann. Ne? Die muss ich ja nicht dann bestellen über irgendeinen Versandhandel. Richtig. Wir hoffen alle, dass ein Freund da rauskommt. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann versucht er irgendwelche anderen Leute noch einzuschalten, die dir da vielleicht helfen. Den Weißen Ring zum Beispiel. Oder die Polizei oder weiß ich was. Irgendwer. Polizei habe ich schlechte Erfahrung. Mhm. Weißer Ring? Im Weißer Ring hatte ich die Adresse nicht. Ich wusste auch nicht, dass die sich um solche Leute kümmert. Das weiß ich auch nicht genau, aber man kann ja mal nachfragen. Vielleicht haben die wiederum Tipps, an wen man sich wenden kann. Und ich schlage vor, wenn wir jetzt unser Gespräch beendet haben, rufen wir dich nochmal an und wir geben dir die Adresse oder die Telefonnummer vom Weißen Ring. Das wäre schön. Sollen wir so machen? Mhm. Angelika, alles Gute. Jo, schönen Dank. Tschüss. Tschüss. Ah, perfekt. Auf die Sekunde. 1.30 Uhr. Jetzt machen wir Pause. 31 und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Und Live-Telefon-Talkshow Domian heißt heute Nacht hier, dass ihr euch bei mir melden könnt, wenn ihr mit mir reden wollt. Vielleicht über Dinge, über die ihr schon immer mal reden wolltet oder irgendwas ganz Spezielles, über das ihr gerne mit mir reden wollt, was Privates, was Allgemeines, was Politisches, aus eurem Liebesleben, Sex, Crime, egal was. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht dann jetzt auch weiter mit Rainer. Und Rainer ist 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hi Domian. Hi Rainer. Also ich freue mich, dass ich endlich mal durchkomme. Ja. Und mein Problem ist mit meiner Ex-Freundin. Mit der Ex-Freundin? Genau. Also wir waren ziemlich lange zusammen, haben uns irgendwann auseinandergelebt und sie kam darüber nicht weg. Wie lange wart ihr denn zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Seit wann seid ihr getrennt? Seit Anfang 97 oder so. Mhm. Ja, und irgendwann, auf jeden Fall kam sie darüber nicht weg und hat mich dann angezeigt wegen sexueller Nötigung. Wegen sexueller Nötigung? Hat sie dich angezeigt? Ja, genau. Als ihr dann schon getrennt wart? Als wir getrennt waren. Mhm. Und ich sag mal, sie wollte mich zurückhaben, das habe ich auch über Bekannte gehört und so. Auf jeden Fall ging das auch vor Gericht. Weil natürlich arg peinlich ist. Was heißt denn konkret sexuelle Nötigung? Ja, in eurem Fall, in deinem Fall? In meinem Fall, oh. Das war, ich sollte bei ihr in der Wohnung eingedrungen sein und ihr das Kleid vom Leib gerissen haben und auf dem Bett geschmissen haben. Mhm. Und aber nicht eingedrungen sein in ihr oder so. Mhm. Hast du das gemacht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Sie hat da damals auch kein Datum oder so angegeben, irgendwie. Mhm. Wie ist denn der Prozess ausgegangen? Ich wurde freigesprochen. Du wirst einfach. Mhm. Nun, das liegt aber jetzt auch schon 2 Jahre zurück ungefähr, ne? Oder? Ja. Nee, der Prozess war letztes Jahr. Der war letztes Jahr, ja. Gut ein Jahr. Mhm. Mhm. Der ist schon gut ein Jahr her. Mhm. Und ja, es ging auf jeden Fall vor Gericht. Sie konnte vor Gericht natürlich auch nicht sagen, irgendein Datum oder so sagen. Sie hat einfach nur gesagt, das war irgendwann im September. Mhm. Jetzt sag mir doch nochmal zur Klärung der ganzen Geschichte. Wie kam es überhaupt zu der Trennung? Boah, ja. Fremdgegangen, sag ich einfach mal. Wer ist fremdgegangen? Ja, ich. Du bist fremdgegangen. Ja. Und dann wollte sie sich von dir trennen? Nein, ich habe mich von ihr getrennt. Du hast dich von ihr getrennt, aber sie wollte dich wiederhaben und hat auch diesen Weg versucht. Ja, sie hat erst versucht über ein Kind, indem sie mir erzählt hat, sie war schwanger. Mhm. Und was sie dann herausgestellt hat, dass es nicht so ist. Also du wolltest die Beziehung nicht mehr? Nee, ich wollte sie nicht mehr. Nicht mehr. Ich hatte auch Probleme mit ihrer Mutter. Mhm. Sie wollte dich, obwohl du fremdgegangen warst und obwohl du sie nicht mehr geliebt hast. Genau. So, nun reden wir über eine Sache, die sehr lange her ist. Was ist aktuell noch Stand der Dinge? Ja, aktuell ist, sag ich mal so, das bleibt ja irgendwo an einem hängen, sag ich mal. Alles bleibt an einem hängen. Ja, aber ich sag mal, da ist doch schon was Extremes, was an einem hängen bleibt. Mhm. Und ich finde, das ist irgendwie ein Fehler im System oder so, dass das einfach dem Freund so einfach gemacht wird, sowas zu machen. Sag mal, dass die einfach irgendwas behaupten und dass man dann dadurch so eine Probleme hat. Mhm. Mhm. Und du auch der Peinlichkeit ausgesetzt warst, genau, oder genau. Der Tortur vor Gericht halt. Ja, natürlich, das ist halt peinlich, wenn er dann auch auf Arbeit erzählen muss, warum er mal frei hat. Natürlich, ja. Mhm. Und das war mein Problem, was ich hatte. Mhm. Hast du irgendwann irgendwie Kontakt noch zu ihr? Nein, überhaupt nicht mehr. Also ich sehe jetzt, klar, das ist ja ein kleiner Ort, wo wir hier wohnen, aber trotzdem. Also ich sag mal so, ich kann die Sache auf jeden Fall nicht vergessen. Ich könnte mir vorstellen, wenn mir jemand sowas anhängen würde, dass ich den zumindest für eine sehr lange Zeit, gelinde gesagt, hassen würde. Wie ist das bei dir? Bei mir ist der totale Hass. Mhm. Der totale Hass. Ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn ich sie mal alleine sehen würde. Ich hoffe, dass du nichts machen würdest. Also bei mir ist das Problem, ich sag mal, ich glaube noch nicht mal, dass das von ihr kam. Ich glaube, das kam von ihrer Mutter. Mhm, dass die sich das ausgedacht hat. Ja, ich hatte zum Beispiel mit ihrem Vater oder so, habe ich mich super verstanden. Wir sind zusammen, was weiß ich, zur Rennbahn gefahren. Mhm. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir sind zusammen am Schrebergarten gegangen, haben Tischtennis gespielt, wir haben alles gemacht. Ist das denn, die Mutter hatte immer was gegen mich. Mhm. Ist das denn, du sagst gerade, dass ihr in einem kleinen Ort wohnt? Ja, ist das heißt klein, ist 80.000 Einwohner. Na gut, das ist nicht so sehr groß. Ja. Ist das da so zumindest in eurem Umfeld auch rum, dass es diese Anschuldigung gab? Nur in unserem Bekanntenkreis. Ja, immerhin, ne? Ist auch schon peinlich. Wenn einmal eine Anschuldigung in der Welt ist, auch wenn man freigesprochen wird, irgendwie bleibt es dann doch so in der Erinnerung der Leute, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich sag mal so, die Leute zeigen, also die Bekannten zeigen mir das jetzt gegenüber nicht so. Mhm. Ich habe danach auch, sag ich mal, schon eine neue Freundin wieder gehabt, aber... Wenn du warst 3 Jahre mit der Frau zusammen, dann kennt man jemanden ja schon recht gut. Ja, 2,5, genau. Ja gut. Hättest du ihr das damals zugetraut, dass die so massiv an dich rangeht und solche Wege versucht zu gehen? Also erst nicht. Nur wir hatten damals zusammen auch ein gemeinsames Pferd gehabt. Mhm. Ein Pony. Mhm. ja, das hört sich jetzt blöd an, aber das habe ich mir dann, musste ich dann leider auf dem Klageweg einklagen. Mhm. Und danach kamen dann auch einmal die Briefe von ihrer Seite, von der Polizei. Nachdem aber jetzt der Freispruch stattgefunden hat, hat sie dich in Ruhe gelassen danach? Ja, da wurde noch öfter angerufen. Also. Mhm. Auch öfter bei meinem Bruder. Ja. Ja, ich gebe dir recht. Also das ist wirklich übel, dass man da so leicht reingeraten kann, wenn eine solche Anschuldigung halt dann in die Welt gesetzt wird. Ne? Mhm. Sei froh, dass du raus bist, dass du freigesprochen worden bist und dass du die Frau vom Hals hast. Bist du mittlerweile liiert wieder? Nein, zurzeit nicht. Aber ich hoffe, dass es bald passiert. Ja, hoffe ich auch. Rainer, es ist gut über die Bühne gegangen. Ich kann mir schon wirklich ganz gut nachvollziehen, was du sagst, dass man da natürlich die Narben mit sich herumträgt. Ne? Ja. Üble Erinnerung. Alles Gute. Ja, danke. Mein Lieber, tschüss. Ja, tschüss. Ein Mensch ist am Telefon. Was auch sonst. Der oder die heißt Jetta. Hallo? Hallo, Domir? Eine Frau. Ich bin die Jetta. Du bist Jetta, man sagt Jetta. Ist das ein, was für ein Name ist das? Das ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name. Aus der Türkei. Jetta. Jetta, was ist dein Thema? Es geht darum... Meine Freundin ist mit einem Mann, mit einem Jungen zusammen, den ich über alles liebe. Deine Freundin? Mhm. Und die treffen sich jeden Abend bei mir zu Hause, weil die sich sonst nirgendwo treffen können. Das tut sehr weh. Ja, wie lange sind die zusammen? 2 Monate. Weiß der Junge, dass du in den so verliebt bist? Ja. Der weiß das? Der merkt das. Der merkt das, aber du hast es ihm nicht gesagt bisher? Nein. Mhm. Aber der merkt das. Weiß deine Freundin das, dass du ihn so magst? Nein. Merkt sie es nicht? Nein. Sie merkt es nicht. Das heißt, du flirtest schon so ein bisschen mit ihm. Also das heißt flirten. Wir gucken uns an und was weiß ich was. Aber ich kann es meinen Freunden eben nicht sagen. Habt ihr ihn auch gemeinsam kennengelernt? Oder wie, Ja, wir haben ihn gemeinsam kennengelernt. Wo? In der Disco. Das klingelt bei dir. Ja, genau. Was machen wir jetzt? Das reden wir? Können wir weiterreden? Sie sind gerade wieder gekommen. Das sind sie. Das sind sie? Ja. Dann mach mal die Tür auf. Kannst du mit dem Telefon hängen? Ja, könntest du warten ganz kurz? Ja. Geht das? Ja, aber bitte ganz kurz. Ja, ja. Dabei könnte ich euch vielleicht erzählen, was wir morgen für ein Thema haben. Ja. Morgen heißt unser Thema Nervenkitzel. Da will ich mit euch über Sachen reden, die euch wirklich, aber so wirklich tief Nervenkitzel verursacht haben in eurem Leben. Domian? Das ist das Thema morgen. Ja. Da bin ich wieder. Jetzt können wir aber gar nicht reden, ne? Nee, können wir nicht. Ja, vielleicht sollten wir unser Telefonat verschieben auf übermorgen. Das wäre nett. Wir versuchen dich nochmal anzurufen. Ja, das wäre nett. Du Arme, jetzt musst du es wieder aushalten. Ja. Kommen die direkt rein oder müssen die Treppen hochkommen? Ja, genau. Also, wir können nicht reden. Nein, können wir an anderes Mal drüber sprechen? Ja, Zähne zusammenbeißen und durch, ne? Ja, tschüss. Gut, tschüss. Ja, so geht das hier bei uns. Josie, 56. Ja, hallo Domian. Ja, schon guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte etwas zu dem Thema von gestern sagen. Ja. Also meiner Meinung nach ist der Knast ziemlich hart. Mhm. Und zwar hat mein Sohn, ja, das erste Mal was mit der Polizei zu tun gehabt, wurde von seiner Schwester beschuldigt. 10 Jahre nachdem die Tat gewesen sein soll, er war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt, er hätte sie vergewaltigt. Mhm. Seine Schwester ist 2 Jahre jünger wie er. Ich hatte mit meiner Tochter aber zu dem Zeitpunkt, als sie ihn beschuldigt hat, schon keinen Kontakt mehr. Habt ihr nicht zusammen gewohnt? Meine Tochter hat da schon nicht mehr bei mir gewohnt. Die war schon mittlerweile erwachsen. Mhm. Und wir hatten auch schon keinen Kontakt mehr. Auf jeden Fall hat sie ihn dann beschuldigt, dass er sie vor 10 Jahren sexuell missbraucht hätte. Mhm. Man ist dann gekommen, hat meinen Sohn morgens mitgenommen und er ist direkt in U-Haft gekommen. Gleich beim ersten Mal. Mhm. Also wo er überhaupt was mit der Polizei zu tun hatte. Mhm. Und er hat dann, ich durfte ihn dann nach einer Woche das erste Mal besuchen. Das war auch das letzte Mal, wo ich ihn lebend gesehen habe. Entschuldigung. Und in seinen Briefen, die er immer geschrieben hat, hat er immer seine Unschuld beteuert, dass das nicht wahr wäre. Mhm. Und wie ich ihn besucht habe, hat er das auch beteuert. Er hat dann wohl gesagt, dass es drin schlimm wäre, die Mitgefangenen machten ihm das Leben zur Hölle. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, ob er das denn schon den Wachhabenden gesagt hätte. Mhm. Der Wachhabende war dabei, hat nicht reagiert und mein Sohn sagte zu mir, die interessiert das gar nicht. Mhm. Ich weiß, dass die Leute, die wegen sexuellen Missbrauch im Knast sitzen, auf der untersten Stufe im Knast sind. Ja. In der Hierarchie des Ansehens. Ja, ja. Des Wie lange war er denn überhaupt im Gefängnis? Er hat sich nach anderthalb Wochen hat er sich das Leben genommen. Er hat sich das Leben nach anderthalb Wochen genommen? Ja. In U-Haft? In U-Haft. Wie hat er das gemacht? Er hat sich aufgehangen an einer Heizung im Sitzen. Also einen Abschiedsbrief hat er geschrieben, den hat er auf der Brust gehabt. Demnach muss es im Sitzen gewesen sein. Und er hat in dem Brief nochmal beteuert, dass das nicht wahr wäre. Wie hat denn deine Tochter da reagiert? Ja, also er hat auch in dem Abschiedsbrief geschrieben, dass seine Schwester nicht zu seiner Beerdigung kommen dürfte. Also er muss wahrscheinlich so, sie muss ihn wahrscheinlich so fertig gemacht haben, also direkt gehastet zum Schluss. Wann ist er gestorben? Wie lange liegt das jetzt? Das ist jetzt fünf Jahre. Hast du denn danach, nachdem das passiert war, Kontakt mit deiner Tochter? Nein, lehne ich auch ab. Lehnst du ab? Also du glaubst deinen Sohn? Ja. Aber was ist denn in dem Mädchen vorgegangen, so eine Beschuldigung, dann nach 10 Jahren? Ich denke mir, sie hat damals immer versucht, von mir Geld zu kriegen. Und ich konnte sie finanziell nicht unterstützen. Sie hat damals eine Schule gemacht und hat BAföG beantragt. Und da ist sie nicht mit durchgekommen. Und mein Sohn wohnte noch zu Hause und hat sie immer gesagt, der muss ja dann für meine Mutter aufkommen. Das ist mir von anderen erzählt worden. Mein Bruder wohnt ja noch zu Hause, der muss ja dann für meine Mutter aufkommen. Also muss meine Mutter mir ja ihr Geld geben. Also war sie neidisch auch darauf, dass dein Sohn bei dir zu Hause wohnte und dass ihr zusammen gelebt habt? Ja, wahrscheinlich. Sie war im Glauben, er muss mich unterstützen und ich muss sie deshalb unterstützen. Und das Gesetz sagt ja, die Mutter muss erst ihre Einkommen einsetzen. Also du meinst, dass das ein ganz... ganz böser Trick von ihr war. Eine ganz böse Angelegenheit war. Ja. Sie hat vorgegeben, wir halten das nochmal fest, dass dies passiert sei, als sie 10 Jahre alt war. Ja, sie war 10, er war 12. So sagt und sie. Und die Anzeige hat sie gemacht, da war sie 22. Ist dir denn von irgendwelchen Verwandten irgendwas zugetragen worden, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie es leid tut, dass sie zusammengebrochen Nein, ist? Nein, ich wohne auch nicht mehr in dem Ort. Ich bin da aus dem Ort weggezogen, weil ich es einfach nicht ertragen konnte. Und es war bei mir nachher auch so, dass ich mich in psychiatrische Behandlung begeben musste. Mein Gott, als du das gehört hast, dass er nach anderthalb Wochen sich selbst das Leben genommen hat, da muss doch für dich in die Welt zusammengebrochen. Ja. Und vor allen Dingen, er hat das donnerstags abends gemacht und freitags mittags kam die Kripo, ich möchte mal bitte mitkommen. Und ich war jetzt glücklich, jetzt ist dein Kind wieder. Und die bringen mich zu einem Neurologen, den ich auch aus beruflichen Gründen kannte. Und der musste mir die Nachricht überbringen, dass mein Sohn tot ist. Selbst die haben das auch nicht mal selbst gemacht. Das fand ich muss ich auch sagen, fand ich noch eine größere Schweinerei. Und ich habe dann auch den Obduktionsbericht und alles nachher zurückverlangt und es lagen beim Gericht Atteste, dass mein Sohn psychisch krank ist, weil er war in psychiatrischer Behandlung, denn er hatte schon mal einen Selbstmordversuch gemacht vorher. Also er war völlig instabil und dann diese Anschuldigung auch noch und das hat seine Kräfte völlig überschritten. Ja. Ja. Beschreib mir doch mal deine Gefühle deiner Tochter gegenüber, auch heute, nach 5 Jahren. Ich hasse sie. So traurig wie sie ist als Mutter, aber ich hasse sie. Du denkst, deine Tochter... Wenn sie wenigstens den Mut dann mal hätte, sie weiß, wo ich wohne. Also, das kann sie jederzeit rauskriegen durch ihre anderen Geschwister. Ich habe noch mehr Kinder. Und die wissen, wo ich wohne und die haben auch meine Telefonnummer. Und wenn ich bei meiner ältesten Tochter bin... Und die sagt mir, die Kleine kommt gleich, dann gehe ich, damit ich ihr nicht über den Weg laufe. Aber dann müsstest du doch von den anderen Kindern mal erfahren haben, wie Nein, sie... Nein, wir sprechen da nicht drüber. Nein, die wollen das nicht, dass darüber gesprochen wird. Also du weißt überhaupt weil nicht, Weil die wissen, dass ich dann wieder total nervig am Ende bin. Also ob da Reue oder so etwas vorzufinden ist, weißt du gar nicht. Weiß ich gar weißt nicht. Weißt du gar nicht, Wie denke wenn, überhaupt? Wenn sie wenigstens den Mut hätte, uns mal selber anzurufen... Wärst du denn gesprächsbereit? Ja. Was würdest du ihr denn sagen wollen, wenn sie jetzt vor der Tür stünde? Ja, ich würde dann sagen, ich würde sie erstmal reinlassen. Und dann würde ich doch so das Gespräch darauf bringen und würde fragen, was ist damals wirklich gewesen? Also ich glaube meinem Sohn eigentlich. Könnte es vielleicht doch sein, Josie. Wir wollen jetzt nur mal, ich spreche mal etwas aus, was du vielleicht auch schon gedacht hast. Dass es vielleicht doch vorgefallen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 12-jähriger Junge mit... Also ich kann mir das echt nicht vorstellen, muss ich sagen. Er war 12, sie war 10. Also es ist sehr schwierig, da das Loch... Und dann nach 10 Jahren, da hätte man erst schon mal was sagen können. Sie hätte dann schon mal eher zu mir kommen können und mir was sagen können. Weißt du, was mich wundert, ist, dass nach 10 Jahren die Polizei... Also es war 10 Jahre vergangen gewesen. Ja, und ja. Dass die Polizei... zu ihm in die Wohnung kommt und ihn verhaftet, obgleich er damit ein Kind war, das verstehe ich. Ja, ja, das ist er hätte ja, selbst wenn es wahr gewesen wäre, hätte er überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Es war ein Kind. Und davon von Vergewaltigung oder so zu sprechen, für einen Ja, sie hat aber dann behauptet, wenn er nicht eingesperrt würde, hat sie bei der Polizei angegeben, und er sie sehen würde, dann müsste sie damit rechnen, dass er sie schlagen würde. Und deshalb, wurde er direkt verhaftet. Das war der Grund, weshalb man ihn in U-Haft gesteckt hat. Dass sie wahnsinnige Angst vor ihm hätte. Also ich sage jetzt mal was mir gerade so einfällt. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass er ist 12, sie ist 10, dass die einfach irgendwelche kleinen, unbedeutenden sexuellen... Das könnte vielleicht sein, dass sie so, wie wir früher das auch gemacht haben. Doktorspiele, genau und sowas. Das könnte vielleicht sein, dass sie das vielleicht nicht aus ihrem Kopf rausging oder... Wir haben auch ein Tagebuch von ihr gefunden, wo sie irgendwie schreibt, dass sie mit verheirateten Männern und mit älteren Männern zusammen war und so. Dass, vielleicht hat sie sich das auch nur in ihrer Fantasie vorgestellt. Ich mache mir da auch so meine Gedanken. Nochmal die Frage, die Anschuldigung, wie genau, wo war die formuliert? Dass er sie vergewaltigt hätte. Das ist schon, also gut, man kann es nicht beurteilen, aber 12-jährige Junge, 10-jähriges Mädchen, Vergewaltigung. Also ist schon eine sehr dubiose Geschichte, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Es ist eine Tragödie, dass dein Sohn sich deshalb dann das Leben genommen hat. Ich habe dann damals gleich einen Anwalt für ihn eingeschaltet. Wie sie ihn verhaftet haben, habe ich zu ihm gleich gesagt, du sagst da nicht, ich schicke einen Anwalt. Weil ich ja auch gar nicht wusste, wo es drum ging. Und dann habe ich einen Anwalt eingeschaltet, der wollte gleich Geld von mir haben. Und das hatte ich nicht. Abends kam sein Freund noch und wollte ihn abholen, und habe ich ihm das erzählt. Und dann haben die Freunde von ihm noch zusammengeschmissen, dass ich überhaupt einen Anwalt nehmen konnte. Ist dein Leben durch diesen Vorfall jetzt zerstört? Ja. Ich war so weit, dass ich selber auch einen Selbstmordversuch gemacht habe und eben in diese psychiatrische Behandlung deshalb gekommen bin. Und habe dann den Entschluss gefasst, in der Psychiatrie, ganz weg aus der Stadt, es erinnert mich zu viel, und bin dann woanders hingezogen. Ja. Hast du denn, ist es dir gelungen und jetzt hier? Und habe hier sehr gute Freunde gefunden. Das ist dir gelungen, Gott sei Dank, ja. Ja, ich habe mich dann auch erst immer eingeschlossen gehabt, bis ich dann mal jemanden getroffen habe, die auch so in meinem Alter ist, die gesagt hat, du kannst nicht nur zu Hause rumhängen, komm mal mit zum Weg zu gehen, zusammen kegeln, oder wir unternehmen mal dies und unternehmen mal das. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Also Josie, bleibt mir nur, dir zu wünschen, dass deine Tochter sich irgendwann bei dir meldet und dass du dieses klärende Gespräch mit ihr mal führen kannst. Ich glaube, das wäre für dich auch sehr gut, ne? Also ich habe jetzt schon ein Schriftstück hingelegt. Wenn mir mal was passiert, sollte sie bis dahin nicht bei mir gewesen sein, dass sie auch nicht zu meiner Beerdigung kommen darf. Weil den ersten Schritt muss sie tun. Finde ich jetzt zumindest. Ja, finde ich auch. Alles Gute. Danke. Tschüss, Josie. Tschüss, Domian. Tschüss. 1.50 Uhr. Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen. Und Norman ist auch hier. Der ist 18 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Norman, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich seit 2,5 Wochen fahnensüchtig bin, beziehungsweise eigenmächtig abwesend. Fahnenflüchtig bist, unerlaubt, eigenmächtig abwesend. Richtig. Weil du nicht zum Bund willst. Ja, richtig. Also ich bin jetzt ich bin zum 1.7. gezogen worden, bin jetzt seit knapp 2,5 Monaten dabei, beziehungsweise 2 Monate war ich dabei, hab meine Gummi vorbei, bin dann versetzt worden und bin im ersten Wochenende Urlaub gegangen und bin danach halt nicht mehr in die Einheit zurückgekehrt. Also du warst schon eingezogen und bist vom Bund dann abgehauen quasi. Ja, richtig. Und ich kann dich nicht fragen, wo du bist. Also du bist irgendwo in Deutschland oder im umliegenden Ausland? Zu Hause. Wie zu Hause? Bist du zu Hause? Ja, zu Hause. Man weiß, dass du zu Hause bist. Denke ich mal, ja, weil ich auf einen Brief geantwortet habe. Also ich habe nach 3 Tagen ungefähr einen Brief bekommen. Nee, Quatsch. Also nach 2, 3 Tagen habe ich ein Telegramm bekommen, dass meine Einheit zurückkehren soll. Mhm. Oder dass ich mich melden soll. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Und jetzt vor einer Woche oder was habe ich einen Schrieb bekommen vom Sozialbüro Düren oder was. Und daraufhin sollte ich einen Termin mit denen vereinbaren. Das habe ich jetzt auch gemacht. Mhm. Und habe am 22. einen Termin mit denen. Mhm. Und ja, werde da wohl hingehen. Also ich denke mal, dass sie wissen, oder vielleicht wissen, dass ich zu Hause bin. Allerdings sind ich auch nicht... Ich dachte, das würde jetzt richtig. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich stelle mir das so vor, wenn man das macht, dass da ruckzuck Feldjäger sind und einen kaschen und das war es dann. Also bisher läuft es glimpflich. Bisher ist noch nichts gewesen. Ja. Es ruft auch niemand an bei euch zu Hause? Nichts, gar nichts. Gar nichts. Ich habe einen normalen Telefonanschluss, über der Auskunft erfahrbar. Mhm. Hast du nicht Angst, dass da jetzt schlimme Dinge auf dich zukommen? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, eine Anklage wegen Fahnenflucht zu haben, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Warum? Ja. Warum nicht mit mir zurückgegangen? Warum? Warum? Also erste Sache ist, bei der Bundeswehr, die Zeit bringt einem nichts. Ist eine wesentliche Sache. Ich sehe es sozusagen jetzt, die ersten 2 Monate haben noch Spaß gemacht irgendwo, war noch irgendwo sinnvoll, man hat körperlich was getan. Bundeswehr und jetzt in der Stammeinheit ist es einfach nur eigentlich so. Es bringt nichts. Gut, das ist auch keine Begründung dafür, das zu machen. Das ist, dir gefällt es nicht, aber es gibt ja nun Pflichten und es gibt Rechte und Pflichten, die wir als Staatsbürger haben und das ist halt eine Pflicht, das zu machen. Ja gut, es ist eine Frage der Einstellungssache. Natürlich ist es eine Frage der Einstellungssache. Es ist auch eine Frage der Einstellung, wenn du eine Bank überfällst. Klar. Ja. Es ist auch eine Frage der Einstellung, wenn man eine Bank überfällt. Ja, logisch, klar. Aber es ist ein Unterschied, ob man dafür ausgebildet wird, Menschen zu töten oder ob man halt... Aber wir leben ja Gott sei Dank in einem Staat, wo man auch den Wehrdienst verweigern kann. Ich habe den Wehrdienst auch verweigert. Ja, richtig. Aber ich wusste erst eine Woche, bevor ich angezogen wurde, dass ich angezogen bin. Man kann ihn auch nachträglich verweigern. Ja, nachträglich verweigern ist bloß die Sache, dass meine 10 Monate herum sind, bevor das überhaupt durch ist. Also wir hatten einen in der Einheit dabei, der hat es gemacht und der ist bis jetzt noch nicht raus. Mhm. Moment, das habe ich aber gerade auch nicht so richtig verstanden. Du bist 18 Jahre und du weißt seit Jahren, was da auf dich zukommt. Warum hast du nicht vorher entschieden, ich werde verweigern und hast das frühzeitig eingeleitet alles? Weil ich erst hingehen wollte, weil ich mir das eigentlich so vorgestellt habe, dass die Sache so ist, dass man was tut, dass es Spaß macht. Man hört von jedem, dass es Spaß macht, ja. Aber es geht denn nur um Spaß? Aber eine gute Zeit. Ich habe was gelernt, ich habe was für mich fürs Leben gelernt. Aber nein, das ist doch Eierschaukeln, das ja, gut, ich, Leben zu lernen. Ich höre Spaß und ich höre, dass es dir was bringt irgendwie. Aber dass du, wie du es gerade gesagt hast, für einen Kriegsfall ausgebildet wirst, das wusstest du doch vorher auch. Ja, klar, Luke. Ja, nein, das ist nicht nur die erste Sache. Also zweite Sache dabei ist zum Beispiel, unter Sicherungsbehörde ist jedem Wehrpflichtigen normalerweise verpflichtet, der eine Wohnung länger als ein halbes Jahr hat, die Wohnung zu zahlen. Mhm. So macht die Unfallsicherungsbehörde bei mir zum Beispiel auch nicht. Und da ist ein wesentlicher finanzieller Aspekt, da ich von meinem 600 Mark wer sollte meine Miete nicht aufbringen können. Zum Beispiel. Vielleicht alleine schon gar nicht zum Überleben. Mhm. Demnach bin ich gezwungen, was anderes zu machen. Also ich gehe nebenbei auch noch jobben, was ich jetzt im Moment auch mache. Mhm. Und bin sonst am Wochenende auch noch jobben gegangen und das wird irgendwo zu viel. Und Ja gut, mit der Unterhaltssicherungsbehörde kann ich das nicht beurteilen. Ich denke aber, dass es da sicher Mittel und Wege gegeben hätte, dass man das hätte regeln können. Wie stehst du denn generell zum Wehrdienst, zur Wehrdienstverweigerung, zum Ersatzdienst? Halte ich mittlerweile für positiver als den Wehrdienst, mhm. weil hat wesentlich Vorteile. Aber so wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe, bist du so einer, der am liebsten gar nichts machen würde, also weder das eine noch das andere machen möchte. Richtig. Weil es ja nicht so viel Spaß bringt und nicht so viel überhaupt für dich weiter will. Nein, also ich habe keine Probleme mit dem Arbeiten. Ich war vorher auch schon ganz normal arbeiten, wie jeder normale Mensch auch. Ja, aber das ist ein Unterschied, wenn man normal arbeitet oder wenn man aufgrund einer Verpflichtung irgendetwas machen muss. Ne? Ja, das und unsinnvoll arbeiten. Mhm. Unsinnvoll arbeiten. So, du bist also ein eigener Richter quasi. Du hast entschieden, das ist nicht dein Ding. Wie soll das jetzt weitergehen? Also es kann dir eine richtige Klage ins Haus stehen, ne? Richtig. Also ja, im extremsten Fall kann ich halt vorbestraft werden. Mhm. Da ich bis jetzt noch nicht vorbestraft bin, wird, wenn so was kommt, wahrscheinlich auch eine Bewährungsstrafe auslaufen. Mhm. Zum Beispiel 3 Jahre Bewährung gibt es dafür. Mhm. Hast du das schon erkundigt? Ja, habe ich bis jetzt gehört. Ich habe mich schon schlau gemacht an mehreren Stellen. Hast du einen Anwalt? Ein Anwalt, desbezüglich ist schwer zu finden, da habe ich mich auch noch nicht nachschlau gemacht. Mhm. Ich habe schon am Anfang gehört, ich bin in einer Gewerkschaft von der Bundeswehr, ich habe schon vorher gehört, dass es schwer ist, in solchen Sachen einen Rechtsanwalt zu finden, der sich dann auch aufkennt, weil das Bundeswehr sein eigenes Soldatengesetz hat, etc. Aber immerhin, auch wenn du 3 Jahre auf Bewerbung bekommst, ist ja auch nicht so schön, in deiner Biografie das aufzulisten. Das nimmst du aber durchaus dann in Kauf. Das würde ich durchaus in Kauf nehmen, um diese halt Monate zu sparen. Also. Wie ist das denn überhaupt, wenn man dann diese 3 Monate, die 3 Jahre auf Bewährung aufgebrummt bekommt? Ist man denn dann jeglicher Pflichten entledigt oder bleibt die Wehrpflicht bestehen? Ja, logisch, weil die Bundeswehr will natürlich keinen dabei haben, der die ganze Einheit demoralisiert. Heißt das denn, dass du dann danach Ziviles machen solltest, könntest? Schätze ich mal, hoffe ich. Mhm. Das bist du auch bereit, dazu machen? Wäre ich bereit, ja. Mhm. Also wenn mir das Angebot gemacht werden würde, dass ich stattdessen Zivildienst machen würde, würde ich das natürlich annehmen. Klar, weil dann bin ich erstmal direkt an der Heimat, also sind immerhin noch bis zu meiner Stammeinheit 150 Kilometer und schon ein Unterschied. Mhm. Also ich finde schon, dass du dir hättest früher überlegen sollen, die ganze Aktion. Und ich finde es auch nicht vorbildlich, sowas zu machen. Ich meine, ich fand die Zeit im Zivildienst auch nicht gut. Und habe da auch mal gedacht, mein Gott, ich werde jetzt so etwas verdonnert hier, was ich eigentlich vielleicht gar nicht will, und ich kriege ganz wenig Kohle dafür. Aber wir leben nun mal in einem Staat, wo das so ist, ne? Und wir leben Gott sei Dank in einem Staat, wo man sich das sogar aussuchen kann. Es gibt genügend Staaten auf der Welt, wo das nicht so einfach ist. Naja, Israel etc. Ja, ja, schon richtig, klar, sicher nicht vollbildlich. Will ich auch Gott weiß kann zu animieren oder so, weil irgendwo ganz so toll ist es dann auch nicht. Was sagen denn so deine Leute, Eltern, Freunde? Ja, also meine Freundin hat da ein relatives Problem mit. Inwiefern? Dass sie also schon mehr Angst hat, dass ich von den Feldjägern hier abgeholt werde, dass sie jede Tür eintreten und mich hier rausprügeln sozusagen. Klar, ich meine, du kannst gerne auch mal selber noch fragen, die ist auch noch hier, was sie davon hält. Ja, werden wir nicht mehr schaffen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Und sofort kommt die Schlussmusik. Ja, recht. Ja. Norman, was wünschen wir dir denn jetzt? Eine ordentliche Strafe? Eine ordentliche Strafe und, also viel wichtiger finde ich... Frage, was hältst du denn davon? Gib mal dein Statement dazu ab. Was ich davon halte? Ja, richtig. Ja, das habe ich ja die ganze Zeit gesagt, dass ich davon überhaupt nichts halte, sowas zu machen. Ja, was würdest du denn empfehlen? Meine Stammeiner zurückzukehren und mir die Bitte zu machen, dass ich eine große Strafe kriege oder dass ich das weiter durchziehe? Also ich finde, da du dich nur einmal entschieden hast für den Bund, würde ich schon fast sagen, zieh es durch. Und wenn du es überhaupt nicht vor dir rechtfertigen kannst, dann verweiger nachträglich, halte es so lange aus, das hast du dir nur selbst eingebrockt und mach dann Zivildienst. Das ist die saubere Methode, der saubere Weg wäre das. Das ist so der feige Weg, das ist so der Drückeberger Weg, den du dir gerade gehst. Also mich beeindruckt das nicht sehr. Ich finde, dass du zumindest dann ordentlich deinen Zivildienst absolvieren solltest. Jetzt musst du Schluss machen. Mein Lieber, tschüss. Tschüss. In der Technik, Jeanette Krause. Heute Nacht, morgen heißt unser Thema, ich habe es ja gerade schon angekündigt, Nervenkitzel. Erzählt mir euren tollsten, dollsten Nervenkitzel, den ihr bisher in eurem Leben hattet, freiwillig oder auch unfreiwillig. Morgen 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Um 0 Uhr könnt ihr hier bei mir anrufen, unter der bekannten Nummer. Und um 1 sind wir da. Ich wünsche euch einen schönen Nacht. Bis morgen. Ciao.